schreiben bestimmte Dinge stärker auf und selektieren dadurch schon, was bei Gericht überhaupt ankommt. Dass also dort überhaupt über bestimmte Sachen nur entschieden werden kann bei bestimmten Personengruppen in verstärkter Weise. An anderer Stelle werden die Augen zugemacht. Das betrifft aber nicht das Gesetz. Das Gesetz selbst ist erstmal gleich und diese Selektivität, die passiert dann im Tatsächlichen. Dann gibt es die Unterschied davon zu unterscheidende Formen, das betrifft dann die Frage der Bewertung, die du aufgeworfen hast, wo das Recht als Gesetz schon unterscheidet. Dabei sind jetzt Beispiele angeführt worden, das liegt in der Natur der Sache, das, wo wir hier diskutieren, dass Beispiele sind, die die Schwachen in der Gesellschaft betreffen. Gibt auch eine Kehrseite, ne? So ein Untreue-Paragraph 266 StGB, da sagt ja jeder Strafrechtsdozent, das ist gerechtfertigtes Klassenstrafrecht. Das betrifft nur die Oberen. Das kann man auch erklären, dass das Kapital sich damit gegen Leute schützt, die versuchen, sich in einer privilegierten Position am Kapital so ein bisschen zu bedienen. Ne? Aber die sehen das als Strafrecht gegen Obere. Das kann das Gesetz in seiner Form. Aber das ist eigentlich nicht der Gedanke, der diesen Marx umtreibt, wenn er sich damit beschäftigt. Eine Selektivität gibt es auch als Gedanken, das hatte ich davor gekennzeichnet, aber bei Marx ist eigentlich der Mechanismus der Entscheidende, dass das Recht erstmal formal gleich ist. Dass es formal erstmal alle gleich behandelt, weil es zwischen dem Einzelnen nicht unterscheidet und die tatsächliche Ungleichheit der Menschen sich vor diesem gleichen Recht dann in fataler Weise auswirkt und verfestigt und reproduziert. Das heißt, er hat eine bestimmte Vorstellung vom Recht, die damit konnex ist und die wir bedenken müssen, wenn wir darüber reden, was eigentlich so die Implikationen einer marxistischen Rechtstheorie sind. Ne? Der kennt keinen Verbraucherwiderruf im Fernabsatzverkehr. Der kennt kein BGB, in dem es einen Sittenwidrigkeitsparagrafen gibt oder einen Paragrafen, der einen Wucher untersagt oder so. Der kennt dieses ganze Recht nicht, das versucht, tatsächliche Ungleichheiten zwischen den Menschen auch abzumildern und zu beheben. Und diese Dinge sind eben wichtig, wenn man heute als Linker jetzt im 21. Jahrhundert versucht, das Recht zu bewerten. Das ist viel komplexer und wird viel schwieriger, als wenn ich mir so ein Holzdiebstahlsgesetz angucke, wo sich eben eiskalt die Interessen einer privilegierten Eigentümerschicht übersetzen und dann auch noch verschleiern. So kommt es eben dann bei einem Marx zu einer Instrumentalisierungsthese und zu einer Verschleierungsthese, die man aber heute viel differenzierter betrachten muss. So verlaufen eben bei uns auch so die Diskussionen in der AG-Rechtskritik dann. Also gibt es eben durchaus unterschiedliche Standpunkte dazu. Locker bleiben. Ich habe noch zwei Punkte auf meinem Zettel, nämlich die Schutzpflichten und... Na gut, wenn es kein kluger Beitrag ist, dann lasse ich das. Kannst du es sagen? Ich hätte jetzt nämlich gesagt, dass ich das Gefühl habe, dass in der AG-Rechtskritik die Debatte doch sehr lebendig ist und erwarte jetzt quasi ein paar Anmerkungen auch zu Daniels Beitrag. Und vielleicht auch noch was zur Frage von Anne, von der ich mir nicht sicher bin, ob sie auch nach dem super klugen und interessanten Beitrag von Daniel beantwortet wurde. Dann würde ich vielleicht kurz auf das von Anne nochmal eingehen wollen. Und zwar hat am Ende der Staatsableitungsdebatte Burkhard Tuschling ein Buch geschrieben namens Rechtsform und Produktionsverhältnisse, wo er sich genau mit dieser Frage beschäftigt, wie kann ich mir eigentlich erklären, dass einzelne Entscheidungen so oder so ausfallen können. Warum steht nicht von vornherein immer schon fest, dass eben zum Beispiel der Kapitalist gewinnt, wenn ich mit ihm vor Gericht ziehe oder sonst was? Woher kommt diese, was Anne-Kathrin auch genannt hat, diese prognostische Unsicherheit, die jede Anwältin, jeder Anwalt kennt, obwohl du alle BGH-Entscheidungen gelesen hast und denkst, das ist genau mein Fall, du weißt nicht, ob das Gericht wieder so oder so entscheiden wird. Und Tuschling macht das so, dass er das ein bisschen präzisiert, das, was wir hier immer genannt haben, der Staat sichert diesen Warentausch zwischen den beiden warentauschenden Subjekten. Und er sagt, wie läuft diese Sicherung ab? Er sichert den Warentausch nicht dadurch, dass er den Eigentümer sichert, sondern er sichert nur ab, dass das Eigentum im konform des Willens der beiden Eigentümer übergeht. Also er sichert nicht irgendwie die Gruppe der Kapitalisten oder die Gruppe des Proletariats im Warentausch, sondern er sichert nur, dass das Eigentum so übergeht, wie es dem Willen der beiden Leute entspricht. Und das beinhaltet automatisch, dass du nie vorhersehen kannst, also dass du nie eine ja, eine Sicherung einer bestimmten Gruppe hast, sondern immer dieses Moment der Unsicherheit hast. Weil du brauchst eine Instanz, die sich nicht der Sicherung irgendeiner bestimmten soziologischen Gruppe verschrieben hat, sondern eben nur der Sicherung dieses dem freien Willen entsprechenden Übergangs. Und das ist dann am Ende immer eine Figur, sei es der Richter am Bundesarbeitsgericht oder am BGH oder eben am Amtsgericht, wenn man nicht den kompletten Instanzenzug durchgeht. Aber es braucht diese endgültige Entscheidung. Und wie die dann im konkreten Fall ausfällt, da würde ich dir tatsächlich recht geben, das obliegt schlichtweg der historischen Konjunktur. Bei Emily hat man es gesehen, da wurde 40 Jahre gefestigte BAG-Rechtsprechung auf einmal umgeschüttet, weil die Kampagne in der Öffentlichkeit einfach so groß war, dass auch die Richterinnen und Richter in Erfurt gesagt haben, okay, das geht halt jetzt einfach nicht mehr. Und da bin ich jetzt selber auch hilflos. Das ist einfach tatsächlich dann eine Frage von konkreten politischen Kämpfen. Das ist was, was sich auf einer anderen Ebene abspielt als die Frage der Rechtsform als solcher. Aber dass innerhalb dieser Kämpfe ganz verschiedene Auslegungen und ganz verschiedene Entscheidungen möglich sind, das hängt eben damit zusammen, dass Recht durch den Staat nur in dieser quasi neutralen Art und Weise gesichert werden kann. Ich weiß nicht, ob das jetzt deutlich geworden ist und Eugenie möchte auch widersprechen, aber genau. Ja, zu dem, was Daniel gesagt hat, da bin ich mir halt nicht so sicher, inwiefern man tatsächlich sagen kann, dass das heute alles so wahnsinnig anders ist, wenn wir uns das Recht anschauen. Oder ob das nicht vielleicht ein bisschen, ja, ob man sich da nicht ein bisschen sehr von den Nebelschwaden beeinflussen lässt, die so durch den Paarland oder durch die Bundesgerichtshofsentscheidung durchwehen. Wenn man sich doch anguckt, dass am Ende das, worauf es ankommt, immer noch die Frage ist, warum sind Menschen Rechtssubjekte? Warum begreifen sie sich als Trägerinnen von Rechten und Pflichten? Warum werden sie als solche adressiert? Warum kann Herrschaft in dieser Gesellschaft durch abstrakt generelle Normen vermittelt werden, sei es der Paragraf 138 BGB, wo die Sittenwidrigkeit drin geregelt wird, die sich an alle richtet? Und das sind doch die Fragen. Und warum nimmt Herrschaft eben die Form einer abstrakt über allen schwebenden Gewalt an? Das sind doch die Fragen, denen Marx und Paschukanis im Anschluss nachgeht. Und die haben sich bis heute nicht geändert. Dass dann im Einzelnen, im Inhalt des jeweiligen Rechts, und die haben sie gelöst, meiner Ansicht nach, dass im Einzelnen die Inhalte des Rechts diese oder jene Gestalt annehmen können, ja, das ist dann eine Frage, die uns im historischen Moment jeweils interessiert, aber zum Verständnis des Rechts selber kann, glaube ich, die Diskussion dessen nicht beitragen. Ich gebe jetzt einfach an euch. Ich hatte noch hier ausstehende Fragen. Und zwar die erste war, ach so, genau, bei dir ist der Eindruck aufgekommen, dass das tatsächliche Recht gar nicht so durchschlagend, stringent ist, wie das bei Marx sozusagen anklingt, wenn ich dich richtig verstanden habe, wenn dann irgendwie doch eine Verhältnismäßigkeitsprüfung stattfindet. War das so? Ich weiß nicht, ob ich jetzt alles, ob ich das so gut verstehe, deine Kritik, aber letzten Endes, bei Marx ist es ja schon so, dass er sagt, okay, jeder, die Waren tauschen, müssen das Eigentum zumindest, also man muss das Eigentum, also wenn man Waren tauschen ist, muss man das Eigentum des anderen, der auch Waren tauschen will, anerkennen. So. Und wenn da eine Anerkennung nicht stattfindet oder so, jemand stiehlt irgendjemandem was, dann wird das ja sofort sanktioniert. Insofern gibt es ja den Eigentumsschutz überall. Also, würde auch in dieser arbeitsrechtlichen Entscheidung ist das ja sozusagen, geht es genau darum eigentlich. Also ich verstehe nicht so richtig, wo. Okay. Man muss ja, du hast die Frage nämlich angefangen mit Kaisers, weil das ist eine Kündigungsfrage, ne? Das ist eine ganz anderes als. Deswegen bin ich gerade durcheinander gekommen, aber im Warentausch ist eine Grundbedingung, dass es Eigentum gibt. Und das, ich meine, es ist natürlich richtig, dass die Rechtsvermittlung des Warentausches am Ende, also gerade wenn Arbeitskraft auch getauscht wird, dass am Ende immer wieder dieses Kapital, wenn es reproduziert wird, dass der Arbeiter immerhin nichts über das verfügen kann, was er dort produziert hat. Sondern dass es eben gerade der Kapitalist ist, der immer wieder nur über das auf das zugreifen kann, aber der Arbeiter immer wieder nur mit der eigenen Arbeitskraft am Ende dasteht. Also das ist ja sozusagen diese materielle Ungleichheit, die sich durch diese Rechtsvermittlung immer wieder herstellt. Das wollte ich auch darstellen. Die zweite Frage. Achso, ich wollte überhaupt nicht den Eindruck erwecken, dass Kapital und Kapitalistenseite und Arbeiterseite sozusagen immer im gleichmäßigen Kräfteverhältnis stehen, eben gerade nicht. Also das ist sozusagen, mir ging es nur darum, gerade bei Poulantzas eben politische Konjunktur oder auch politische Kräfte, die auch durchaus oftmals anders stehen. Einfach, aber sie stehen, wenn sie halt irgendwie einseitig von den Kapitalisten dominiert sind, dann auch unterschiedlich einseitig. Also es ist nicht mal, weiß ich nicht, hat man Gesetze, die zwar den Arbeiter oder weiß ich nicht, Arbeiter vielleicht benachteiligen, aber dann gibt es auch Gesetze, die ihn weniger stark benachteiligen. Also es gibt diese Abstufung, wollte ich eigentlich nur sagen. Und die meinte ich auch, ich wollte nicht den Eindruck erwecken, dass ich davon ausgehe, dass da immer gleiche Kräfteverhältnisse sind. Genau, zur Absterbethese sage ich jetzt nichts mehr. Ist es auch schon, ja. Ja, wenn es nicht noch Fragen gibt. Noch letzte Chance, also eher Leute, die noch nicht geredet haben und so kurz was erzählen oder erfahren wollen. So, vielen Dank für die Teilnahme. Ja, das war's für heute und bis bald.